1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Holz. First snow of the season, the church gave me 50 bucks to shovel out the parking lot. No use thinking out loud, you're the only one that hears. But I can listen to Jimmy Dale and watch my breath blow out like foggy flames. I ain't gotta call nobody, sir. Beth, I wish you'd move back here. Missed a lot of crazy shit. Like last month, I went crazy or something. Took off in his cruiser going about 110. He was throwing black prescription pads out the window, and I followed him for miles and miles and miles. To break lights, like the devil's eyes, staring straight. Musik von Wooden Wand and the Briarwood Virgins, Winter in Kentucky. Diese Sendung trägt den Titel Holz. Ein schlichter Titel, zugegeben. Aber ich denke, mit Holz ist bereits, wenn nicht alles, so doch vieles gesagt. Es mag hunderte von verschiedenen charakterlichen Zuschreibungen geben, die uns in Zusammenhang mit Holz so durch den Kopf gehen. Ihnen allen dürfte gemeinsam sein, dass sie nahezu ausnahmslos positiver Natur sind. Holz ist einfach echt gut. Es hat Ausstrahlung. Und es muss auch gar nicht notwendigerweise Feuer fangen, um uns feststellen zu lassen, ja, Holz hat so eine gewisse Wärme. Freunde riefen mich früher eine Zeit lang Fichte. Ein Spitzname. Vier Fichte. Ich konnte damit gut leben. Mein Vater sagte immer, unsere Vorfahren hätten vermutlich bei den Fichten gelebt und womöglich tatsächlich auch so geheißen. Fichte. Der berühmteste Fußballer, dem ich jemals die Hand schütteln durfte, wird bis heute von allen nur kurz Holz gerufen. In Wahrheit heißt er Hölzenbein, Bernd Hölzenbein. Wenn mir früher etwas nicht passte und ich kam, wie man so sagt, von Hölzchen auf Stöckchen, dann sagten einige Leute stets, wenn dir das hier nicht gefällt, dann geh doch nach drüben, am besten über den Holzweg. Heute gibt mir niemand mehr einen solchen Ratschlag, obwohl ich immer noch bisweilen etwas unleidlich auftreten kann. Alter, komm mal runter, sagen mir gute Freunde stattdessen, und ich weiß dann nur zu gut, was ich zu tun habe. Ich sollte wohl mal wieder ins Holz gehen, in den Wald, um dort runterzukommen. Es gibt da diesen Song von Robbie Robertson, der zumindest von der Titelgebung her das Gesagte womöglich ganz gut unterstreicht. Go back to your woods. Geh mal zurück in deine Wälder, ins Holz. Must have a bad sense of direction. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back to your woods. Carry a torch and an old stiletto. Jackson King with the axe. Come from the wrong side of the tracks. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back. Go back to your woods. Go back. Go back to your woods. When the night goes down on snow. Holz. Ohne Holz hätte Kolumbus mit seinem Schiff und seiner Mannschaft Amerika wohl nie gefunden. Selbst die Bibel. Ohne Holz müssten wesentliche Passagen umgeschrieben werden. Man denke etwa an das Kreuz. Holz. Das hier also ist Fleckenberg. Ein hübsches kleines Dorf in einem Tal, das Platz genug bereithält für einige Häusereien, die schmucke St. Antonius-Kirche im Ortskern, ein sogenanntes Besteckmuseum, eine Durchgangsstraße und natürlich den obligatorischen Fluss, der sich durch die Wiesen am Waldrand von Osten nach Westen schlängelt. Im alten Gasthof Röhrig, unmittelbar an der Kurve der Hauptstraße gelegen, gibt es den geräumigen Fest- und Speisesaal, eine ganze Reihe von Gästezimmern und die alte Gaststube mit schweren runden Tischen, Stühlen, Deckenbalken, einer mächtigen Vitrine hinter der Theke, alles aus Holz. Gemütlich ist es hier. Wissen Sie eigentlich, was so eine Fichte täglich an Wasser aus dem Boden zieht, fragt mich der Wirt. Vielleicht 10 oder 20 Liter, frage ich mehr, als dass ich antworte. 700, 800, sagt er und freut sich diebisch über mein erstauntes Gesicht. Noch ein Pilz? Ja, sage ich. Der Gastraum ist gut gefüllt. Alle hier kennen sich und rufen sich beim Vornamen. Gerd, Hannes, Ulla, Jörg. Das wäre nichts Ungewöhnliches, wenn nicht gelegentlich ein Name fallen würde, der vom Klang her einfach nicht in diese Reihung passen will. Kyrill. Gerade wieder. Kyrill, hat jemand gesagt, aber niemand der hier Anwesenden fühlt sich angesprochen. Kyrill ist offensichtlich nicht im Haus. Manchmal wird der Name regelrecht gezischt. Fast könnte man meinen, es handle sich um eine Bestie, ein Monster oder aber eine tragisch vom Teufel besessene Figur aus der Welt der örtlichen Dorflegenden. Kyrill lebt, sagt mir ein Mann namens Manfred Hanses. Und der muss es wissen. Betreibt er doch gemeinsam mit seinem Sohn Alexander ein örtliches Sägewerk. Hanses Holz. Herr Hanses ist von kräftiger Statur, hat ein volles Gesicht, klare Augen und einen angenehm festen Händedruck. Guten Tag. Herr Hanses will mir das Sägewerk zeigen. They were dancing at my window when you awoke to me and said, you've been wondering what it meant that these dreams where you would tear undercover of the night. You took shelter in my mind, hung your name over the fire. You were loved, but hard to find. Drifting further from the ground. There were signs on every corner. Was the last month of the year. I'd been struggling to find my voice when I heard your steps draw near, and you cried out against the man. I should run, but how could I? And I was lost most of the time. Yeah, but I got bold and left you. Saving all the pieces you can find. Sometimes it gets so dark, I wonder. Die kanadische Band The Wooden Sky, der hölzerne Himmel. Holz, Herr Hanses will mir das Sägewerk zeigen. Wissen Sie, sage ich, Sägewerke haben mich immer fasziniert. Damals als Musiker waren uns Fotos von der Band vermutlich ebenso wichtig wie die eigentliche Musik. Wir wollten cool darauf aussehen. Coolness mit einem Anflug von Tristesse und Verfall. Graue Farben. Leider aber gab es in unserer Gegend nur Zechen und nach meiner Erinnerung eine Ziegelei, aber eben kein Sägewerk. Sägewerke nämlich haben dieses gewisse Etwas, diese Ausstrahlung, eine Form von Wärme. Holz. Das ist der Portalkran, sagt Herr Hanses und deutet auf eine gigantische Krankonstruktion, die sich wie ein mächtiges Tor über die gesamte Breite des Areals zieht. Inmitten der knapp 100 Meter langen Traverse erkenne ich oben ein Kranführerhaus, von dem aus die an schweren Ketten hängenden Greifer so dirigiert werden können, dass sie das sogenannte Rundholz packen und wahlweise auf eins der Förderbänder legen oder aber es in den zu ebener Erde stehenden Boxen platzieren. Das Holz, weitgehend Fichte, kommt aus den umliegenden Wäldern von Fleckenberg. Hier kommt es jetzt aus Norwegen. Norwegian Wood, The Beatles. Holz. Hier wird es angeliefert, sagt Manfred Hanses. Inzwischen haben wir eine große Halle am östlichen Ende des Sägewerks erreicht. Vorsicht Wasser, sagt er nun, und tatsächlich schießt von oben ganz schön etwas herunter. Ist da ein Leck, irgendetwas schadhaft? Nein, wir kühlen die Reibungswerbe, Verme, die zwischen den Förderbändern und den quer darauf liegenden Aufsätzen entsteht, auf denen wiederum die Rundhölzer liegen. Es fördert auch die Geschmeidigkeit. Früher wurde das mit Öl gemacht, das Wasser jetzt kommt aus unserer eigenen Quelle oben im Wald. Herr Hanses drängt mich auf eine Treppe aus Holz. Wir gehen jetzt hoch unter das Dach der Halle. Unten stehen ist nie gut, sagt er. Bei allen Vorkehrungen, es kann immer mal was runterfallen. Der Mann hat Respekt. Respekt vor Holz. Unten sehe ich einen Säger sekundenlang durch die Halle laufen. Ohne Schutzhandschuhe. Herr Hanses, sage ich, der Mann trägt ja gar keine Handschuhe. Wir Säger tragen die kaum, antwortet er. Die Hände eines Sägers sind mit der Zeit so verschwielt, da sind Handschuhe überflüssig. Wir Säger, das sagt Manfred Hanses öfters. Ich lerne, wer in einem Sägewerk arbeitet, ist ein Säger. Obwohl natürlich niemand der insgesamt rund 13 Beschäftigten hier mit einer Säge herumläuft. Man lässt sägen, etwa mit der Ablenksäge, der Bandsäge oder dem sogenannten Gatter. Auch der Profilzerspaner darf oder besser muss ran. Er macht das Runde eckig, denn was als Rundholz eintrifft, verlässt letztlich als Kantholz oder auch als Brett das Gelände. Übrigens eins mit einer Gesamtgröße von gut und gern 25.000 Quadratmetern. Das sind etwa 4 bis 5 Fußballfelder. Sägen oder aber auch Fräsen. Gleich zu Beginn etwa werden die sogenannten Wurzelanläufe der ankommenden Rundhölzer, die ich laienhaft zunächst Stämme genannt habe, abgefräst. Die Maximallänge der ankommenden Hölzer beträgt 20 Meter. Größere Längen dürfen nicht auf öffentlichen Straßen transportiert werden. Holz. Im besten Fall soll das, wenn es hier eintrifft, bereits stolze 90 Jahre auf dem Buckel haben. Holz. Holz bringt Glück. Du musst nur darauf klopfen. Amy Stewart, Knock on Wood. Und wenn du Glück hast, und du hast Glück, dann hört das jemand. I hear you knocking, Dave Edmonds. Ich sage immer Holz und Beinbruch. Willkommen im Sägewerk, Rundholz, 90 Jahre alt. In einem Menschenleben solchen Ausmaßes kann da einiges zusammenkommen an Höhen und Tiefen. Und im Leben eines Baumes auch. Inzwischen hat Manfred Hanses mich in die zweite, ungleich größere Halle des Sägewerks geführt. Hier werden die auf dem Förderband liegenden Rundhölzer durch eine Art Tunnel einen metallischen Ring geführt, der mit einem Magnetfeld ausgestattet ist und dessen Aufgabe darin besteht, eventuelle Fremdkörper im Holz ausfindig zu machen und dann auch anzuzeigen. Hat zum Beispiel jemand vor 60 Jahren einen Zettel mit der Aufschrift »Yvonne, ich liebe dich« mittels eines Nagels an einem Baum befestigt, so mag zwar der Zettel inzwischen null und nichtig sein, nicht aber möglicherweise der Nagel. Hier nun kommt man ihm auf die Spur. Ebenso wie Granat- und Bombensplittern, Stichwort Weltkrieg II, die sich womöglich damals ins Holz gebohrt haben können. Das kommt vor, sagt Manfred Hanses. Dann steht das Band still. Holz. Holz ist gut und hat doch Feinde. Einer hört auf den Namen Kyrill. Ein anderer nennt sich Lineatus oder umständlicher Nadelnutzholzbohrer. Ein Käfer, der bevorzugt frisch geschlagenes Holz im Wald anfliegt und es sich im Unterschied zum klassischen Borkenkäfer nicht am, sondern im Holz gemütlich macht. Das Männchen baut eine regelrechte Kammer und lockt mit seinen Duftstoffen das Weibchen, um sich mit ihm dort zu vergnügen. Zwei Nadelnutzholzbohrer also, deren Ausscheidungen wiederum einen guten Nährboden für Pilzbefall abgeben können. Dagegen hilft nur eins, Wärme oder auch Hitze. Da hinten ist die Trockenkammer, sagt Manfred Hanses, mit dem ich just eine sogenannte Steuerkabine betreten habe, von der aus bestimmte Abschnitte der Hölzer, die es zu bearbeiten gilt, mit Laserstrahlen erfasst werden können. Etwa auf Hüfthöhe befindet sich hier eine Reihe von Schalttafeln mit beschrifteten Tasten. Ich lese Hydraulik, Querförderer, Hochförderer, Blockzug, Kratzförderer, Rollengang und Takt. Fast laufe ich in ein kreisrundes Sägeblatt, das an einer der Wände lehnt. Dort vorne sehen Sie die Stachelwalzen, sagt Manfred Hanses nun, mit deren Hilfe lassen sich die Hölzer drehen. Out into the night. Von außen betrachtet wirkt so ein Sägewerk zumeist gespenstisch still. Selbst dann, wenn unter Hochdruck dort gearbeitet wird. Die Hölzer laufen nahezu geräuschlos von einem Band zum nächsten, von der einen Halle zur anderen, wo sie letztlich als sogenanntes Bauholz das Gelände verlassen. Bestimmt also für den Hausbau, insbesondere das Dach. Holz aber ist auch Verpackung. Als der ehemalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß Mitte der 70er Jahre ein Röhrengeschäft mit China einfädelte, wurde ein Essener Unternehmen mit der Verpackung eben jener Röhren beauftragt. Das erforderliche Holz orderten die Essener bei Werner Hanses, der kurz darauf eine chinesische Delegation auf seinem Werksgelände begrüßen konnte. Die wollten wohl sicher gehen, dass ihre Röhren auch wirklich gut verpackt in China ankommen, glaubt er, der das Werk vor 50 Jahren gegründet hat. Der heutige Säger erlernte zunächst den Beruf des Zimmermanns, wie viele andere in der Familie auch. Der zimmernde Großvater etwa erlangte regionalen Ruhm als Kirchturm-Spezialist. Fleckenberg, dieses Dorf mit gerade einmal etwas mehr als 1500 Bewohnern, beherbergte eine Zeit lang 6 Sägewerke, von denen heute gerade noch 2 in Betrieb sind. Da hinten gibt es gar keine mehr, sagt Manfred Hanses und deutet auf den dicht bewaldeten Berg, der sich unmittelbar an der Südseite des Bergareals erhebt. Da hinten, das ist für ihn die Gegend auf der anderen Seite des Bergzuges. Die Menschen, mit denen man hier nur sehr begrenzt Kontakt hat. Die Bauern von da hinten kommen und holen sich jetzt hier ihr Sägemehl, sagt er. Der übrigens auch Musiker ist, Bassmann und Trompeter. Wir spielen volkstümliche Musik und alte deutsche Schlager. So etwas haben die da hinten in der Form nicht. Wieder deutet Herr Hanses auf die bewaldeten Höhen. Deshalb spielen wir des Öfteren auch da. Also man muss schon sagen, die Kontakte mit denen da hinten sind insgesamt besser geworden. There's a field of glory, red brown bend from my grave, and that field rusts on field, red brown bend. Man, sorry, why we fought for right is true. For a flag, grudge man, sorry, what is there for? Thank you. is a field, field of plenty. Right round bend from my grave, and that field, rough sawn field. My home shot me Henry, me and Betty, and then some. All the good things you deserve now. And I said, I've been forever trying. You're gonna find your way out of a wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild wood. Gerade gehört Paul Weller mit dem Titeltrack seines 93er Albums Wild Wood. Davor die Tucson, Arizona Band Woodcocks und noch einmal davor der Amerikaner Steve Gunn mit einem Titel aus seinem kommenden Album. Und dieser Titel heißt Wild Wood. Holz. Am 18. und 19. Januar des Jahres 2007 kam Kyrill, der Orkan. Europaweit fielen seiner Wucht 47 Menschen unmittelbar zum Opfer, 13 davon in Deutschland. Der materielle Schaden mag in den Städten immens gewesen sein, hier an und in den Wäldern war er noch einmal um ein Vielfaches größer. Kyrill lebt, sagt Manfred Hanses. Ganze Waldflächen sind dem Orkan geschlossen zum Opfer gefallen. Die Aufforstung mitsamt den neu entstandenen Freiflächen hat erhebliche Folgen, zum Beispiel für die Population des Wildes, die seiner Ansicht nach sich teilweise verzehnfacht haben könnte. Das damals in Massen anfallende Holz war von niemandem innerhalb der näheren Umgebung auf den Markt zu bringen, wie auch. Am Ende trat ein Mann auf den Plan, den alle hier nur den Österreicher nennen. Friedrich Klausner, Kopf der Klausner-Gruppe, die weltweit agiert und mithin ein Gigant der Holzindustrie. Ohne hier nun allzu sehr ins Detail zu gehen, Klausner kaufte das durch Kyrill angefallene Holz und ließ sich zudem weitere umfangreiche Lieferungen vertraglich zusichern, die bis in die Gegenwart reichen. Mit der Folge, dass einzelne örtliche Sägewerke plötzlich ohne Holz dastanden bzw. dastehen. Inzwischen wird das Ganze vermutlich ein Fall für den Europäischen Gerichtshof. Und auch anderswo geht es derzeit vor Gericht ausnahmsweise mal nicht um Kohle, sondern um Holz. Anlass dazu geben die gewaltigen Urviecher, die da oben ungehindert durch die Wälder ziehen, seitdem man sie ausgewildert hat. Tiere, die eine Ahnung davon vermitteln, wie das hier einmal gewesen sein mag. In grauer Vorzeit. Holz. Ohne mich hier groß verbiegen zu müssen, einer meiner ersten Helden in der Rockmusik hieß genau so. Wood. Roy Wood. Dabei denke ich weniger an seine Zeit mit dem Electric Light Orchestra, sondern an die davor, die graue Vorzeit mit der britischen Band The Move. Der sich schwer dahinschleppende Song Brontosaurus kommt mir bis heute so vor, als stampfe da tatsächlich, wenn ich nur ein wenig die Augen schließe und die Fantasie spielen lasse, ein leibhaftiger Brontosaurus an meinem Fenster vorbei. Doch es sind keine Saurier, die da oben durch die Wälder ziehen. Es sind Wisente. Und manch einer der Waldbauern hier in der Gegend wünscht sich, man würde ihrem ungezügelten Treiben endlich Grenzen setzen. Einer hat nun geklagt. Es war nicht unsere Idee, die Tiere da oben auszuwildern, sagt Manfred Hanses. Wessen denn, frage ich. Er deutet erneut hoch auf den bewaldeten Berg an der Südseite des Sägewerks. Ich weiß genau, wen er meint. Die da hinten.